Wutpilger-Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur. Und wahrlich sehnen sich nach mir die Straßen. Ich hätte es nie gedacht. so unglücklich hingegeben und immer in Gedanken, dass die mich niemals wollen würden. Es ist doch möglich. Eines Nachts war ich bei einer von denjenigen und sie war so dreckig wie eine Drogenhure und ebenso schön wie nix anderes. Nix. Denn nur die Straße ist wie die Straße, die Hure wie die Hure und es gibt keinen anderen Ausdruck, keinen stärkeren, denn es gibt nur diesen, nur die Straße. Und dort, im Fenster, die drogensüchtige Hure, stehend mit Tränen, die lange Mascara-Linien über die fleischarme Backen ziehen, mit Kippen, leicht angezogen in billiger Seide, weiß und mager, in rotem Licht, mit Stichen. Oh, wunderschön. Wie nix anderes. Denn ihre Flüssigkeiten lassen sich in keine Flasche reingießen. Nur bei ihr darf man das goldene Getränk genießen. Nur auf den Straßen, bei den Huren und den Bettlern und den Punks und den Verdammten und denen, denen es kalt ist und denen, die verhungern. Die Straßen sehnen sich nach mir, tatsächlich, sie tun's. Und sie rufen mir durch die Löcher meiner Schuhe zu: Du da, der du singst, schändlich betrunken, allein auf dem Weg heim von einer verdunkelten Kneipe mit Schimmel und Fäulnis, wo die Wände zur Decke werden, wo der Qualm dicht und erstickend von tausend Kippen und abgestandenen Bieren ist, wo erbärmliche Prolls hocken und den jungen Kellnerinnen obszöne Bemerkungen zubrüllen. Rufen sie, und es ist tatsächlich so, und sie sind gepflasterte, steile Gassen unter alten Häusern im Regen in der Nacht. Und nur träumen darf ich, dass ich mich hinlege. Und tagsüber laufe ich und ich denke nur daran, todbetrunken zu sein und mich auf die Straße todbetrunken hinzulegen. Ich bin vom Laufen so müde. Meine Beine können mich nimmer tragen. Ich bin so müde. Es ist Zeit, rufen sie gemeinsam. Komm zu uns. Denn bei uns und nur da, denn es gibt keinen anderen Weg, darfst du das goldene Getränk saufen. Dieses, weißt du, das den Schweiß treibt. Verdammt nochmal, der Schweiß. Und ich werfe mich bauchwärts in den Schoß der Straßen, denn ich sehne mich ebenfalls. Ich habe mich damals in die Straßen verliebt, in die Huren, die alle, in die Kälte und den Schweiß, in die wahnsinnige Betrunkenheit, die singt, die große Krankheit, ach, zur Hölle. Ich habe mich in die Straßen verliebt. Und verliebt bin ich immer noch. Ich sehne mich nach groben Zärtlichkeiten von gewalttätigem Rausch und Kälte und Kies. Wir müssen aber nimmer lang drauf warten. Wenn es aufgehört hat zu regnen, wird es nimmer wieder anfangen. Und ich werde meine enge Kammer verlassen und aus meiner Tür ohne Mantel rausgehen und immer hin und immer in den Straßen der großen Städte rumwandern. Und ich werde nix mehr fürchten, nix werde ich vermissen, denn ich will nix. Nix verlieren, denn ich werde nix haben. Nix fürchten, denn ich werde im Rausch des goldenen Getränks der Freiheit selig werden. Und ich brauche keinen Schmerz scheuen, keine Krankheit und den Tod nicht. Und ich werde keine Ruhe finden. Und nimmer und nie und nimmer ohne Ruhe sein, sondern immer auf den Straßen ruhen. Und ganz am Ende unter ihnen. Es geht ein. Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Hast du gesehen, es regnet direkt in den Lastwagen rein durch das Dach? Der Spiel ist covered. The speed of the motor is half its maximum song. The slide being worked mechanically from the control board. All communication between is by way of a governor Nevada. The echo mechanism alters the size of the main passageway. Mariechen saß auf einem Stein, einem Stein, einem Stein. Mariechen saß auf... Procedure Device Mechanism. Schneide die Haut vom Ober- und Unterrüssel los. Mach. Kleiner Lastwagen unter dem Dach, du, da regnet's rein, den müssen wir vielleicht wegstellen. Ich bin vom Kiffen so müde, dass meine Lider ganz unten bei meinen Brustwarzen hängen. Der Himmel ist vom Schein so müde, dass er an selbigen Ort hängt. Die Erde ist so trocken und luftig, dass sie sich aus purem Übermut zu meinen Schultern hochzieht. Es lässt mich in einem etwa 30 Zentimeter breiten Spalt aus Antiraum zurück, in dem ich mich wie eine Lachtaube und eine Forelle tummeln kann. Wie viele Forellen. Das Lachen des Antiraums, 240 Kilometer von Paris entfernt. Ein Biberputzelmann, ein Biberputzelmann, ein Biberputzelmann, ein natural configurations for this experience, sound, smell, touch, space, time, future, even precision, movement, action, gesture, interaction, configuration, touch, sound, time, precision, space, event, future, movement, force, local, interaction, past, smell, configuration, sequence, precision, mark, matter, space, time. In mir schreit ein furchtbares Gesicht aus brennendem, blendendem Licht wie eine Glühbirne und bloß schreit und schreit und es wird nie im Leben aufhören zu schreien. Das Gesicht wird für ewig und immer weiter schreien. Es sind die Leiden der ganzen Welt, die in mir durch einen einzigen Mund ausgeschrien werden und es quält mich unerträglich anzuhören. Dieses ewige Geschrei ist der Grund, weshalb ich nie aufhören werde, den Schmerz vermindern zu wollen. Metall ist Klang. Musik ist Stahl. Meine Augen sind kleine Puppen. Warum sind die Schwänze der Schwalben so gebrochen? Wie Beats, die fallen. Wie Schwalben, die sterben. Warum? Und warum bist du meine kleine Tochter, die meine Haare kämmt und meine Backen mit Lippenstift bemalt? Ich bin doch dein Vater. Und keine Puppe. Warum ersaufen Gottes Vögel im bitteren Gebrüll der Gefangenschaft wie ein Penner? Sie sind nicht, was man erwarten könnte. Meine Augen tropfen Wein. Meine Zunge ist recht entblößt. Kraft, Krebs, Lachen. Es liegt ein Schimmer vom seligen Glück dicht an uns, und ich wünsche, dass die Zeit stehen bleibe und dass ich weilen könnte in deinen Armen und der Nähe aller Welt. Die Sonne ist immer aufstehend, und in Wahnsinnsbetrunkenheit stoppt plötzlich die teuflisch entrüstete Drehung der Welt in deinen Armen und der Nähe aller Welt. Und ich vergöttere alles, was du bist, will dich haben, will du sein, will ich sein. Dort ist es ganz ruhig und geborgen, sicher und von der Liebe Funkeln durchgeschienen, wie der Sonne Strahlen durch Bäume oder Wolken oder nasse Steinchen, rollend unter aufbrausenden klaren Bächen. In deinen Armen und der Nähe aller Welt. Stopp sie, dann stopp sie doch, stopp die Zeit. Es gefällt mir hier. Hier möchte ich draufgeklebt werden, hier bleiben. In der warmen, weichen Nähe dieses Körpers. Diese Weilen sind viel zu kurz. Wie deine Arme in der Nähe aller Welt, wenn du alles umarmen willst und nur mich erreichen kannst. Nun ist die Sonne längst aufgestanden, der Tagesanbruch verschwunden, das Licht verblasst. Sie taucht wieder am Ende der Welt unter, und ich wünsche, dass wir wieder beruhigt werden können, in Morgen, in Wahnsinnsbetrunkenheit, mit der Sonne erwachen, im nüchternen Feuertod, in deinen Armen und der Nähe aller Welt. And is open to the external air by means of the flow. You have prefigured the intricate precision of the stitch on your sentences to the configurations of natural rhythms of Einstein. Variation in tempo is secured by deliberately altering the size of the purely quantum structure of general systems, reaching tentatively into the deep south of corrected movement. Wood indication is by the way of the dark. Nun bin ich wie der Nachtfalter, der nur nächtlich fliegt. Tagsüber versteckt er sich und liegt bloß müßig rum. Wenn aber der Tag schläft, zieht er in die Nacht hinaus, um im Dunkeln ein Lichtchen zu finden, das das Tageslicht ausgleichen kann. Variation in tempo is secured by deliberately altering the size of the purely quantitative structure of general resistance, reaching tentatively into the deep south. Wir werden niemals sterben. Wir haben uns der Welt entfernt, weil uns von ihr übel wird. Ihr Menschen aber werdet uns nie vergessen. Die Erde ist scheiße, die Menschen sind schwachsinnig, weil sie es nicht sehen. Wir wollen nichts mit dem verfickten Kotz zu tun haben. Wir wohnen hinterm Mond, wir spucken Wortfeuer gegen die Erde und gegen die, die auf der Erde wohnen. Denn wir sind geistige Punks. Wir haben keine Angst vorm Fallen. Wir haben weder Angst vorm Fallen noch vorm Untergehen. Wir sind sowieso schon am Boden. Darum brennt bloß unsere Flügel, wenn ihr euch traut. Ikaros ist über 2000 Jahre alt. Wir werden die Musen niemals täuschen. Uns ist nicht vorm Wahnsinn bang. Wir haben keinen Respekt vor das Menschenleben. Wir respektieren lediglich die Kunst. Das Leben ist uninteressant, die Kunst nicht. Denn das Leben ist kurz, die Kunst ist lang. Die Kunst über das Leben, die Kunst über alles. Schmelzt bloß das Wachs, das unsere Flügel hält. Wir werden doch nie wirklich fallen und ihr werdet uns nie wirklich vergessen. Ikaros ist über 2000 Jahre alt. Das Leben ist uninteressant, die Kunst nicht. Die Kunst über alles, denn es gibt keine Alternative. Dichtet und fühlet, denn alles andere will nicht sein. Du bist ein seltsamer Schmetterling, von weit her. Ich komme zu dir auf den knusprigen Flügeln des Punks, der erlöschten Glut. Ich möchte dich sehen wie eine Mücke das Blut. Ich bin ein fliegender Fisch und ich mime. Ich lande auf deiner hellen Stirn mit meiner Blickmaschine. Die ganze Nacht mit guter Gesellschaft von sanften Huren und grausamem Absinth, und ich entfalte die Flügel und fliege in die Nacht hinaus. In der ganzen Stadt wird mein Flügelschlag gehört. Die anderen geistigen Punks wissen, dass ich fliegend bin. Sie leisten mir schon Gesellschaft, indem sie andere Gesellschaften verlassen, wie die, die ich verließ. Ich bin trunken. Sie meinen, ich könne einen Unterschied machen, aber ich zweifle. Ich bin unrein. Meine Gedanken sind unklar. Sie wollen meine Stärke wie einen Eisensweater anziehen. Ich will ihre Seelen wie Geschmeide tragen. Es macht mich stolz. Ich sei ein mächtiger Mann, sagen sie. Doch ich zweifle. Ich bin schmächtig und mein Sinn ist unklar. Ich bin Abfall. Ich bin die Hefe der Erde. Wie sollte ich mit dieser Scheißwelt was anfangen können? Hier, wo alles auf Widerwille stößt. Man ist nichts Besonderes mehr, nur weil man Flügel trägt. Die ganze Nacht in guter Gesellschaft mit sanften Huren und Absinth verbracht. Ich entfalte die Flügel und fliege aus, entfalte die Flügel in die Nacht hinaus. In der ganzen Stadt wird mein Flügelschlag gehört, die geistigen Punks, sie wissen davon und sie leisten mir Gesellschaft, weil sie wie ich andere Gesellschaften verließen. Und sie leisten mir Gesellschaft, weil sie wie ich andere Gesellschaften verließen. Ich bin betrunken und ich höre sie sagen, du bist seltsam, kannst den Unterschied wagen. Doch ich bin schmutzig und völlig benebelt, mein Verlangen wie Seide, meine Stärke die knebelt. Kann mir jemand sagen, was ich machen soll mit dieser Scheißwelt? Scheißwelt, man ist doch lange schon nichts Besonderes mehr, weil man Flügel trägt. Entweder fällt das Kartenhaus von alleine zusammen oder wird es vom Menschen, der sich von seinen destruktiven Kräften inspirieren lässt, zerstört. Man kann in dieser Welt nichts aufbauen. Alles fällt auseinander. Die Decke weg, der kalte Morgen um mich und über mich biss ich, diese Augen gegen Busen hinter Stoff und die Decke über zitternd Kälte zurück. Will und werden deine Lippen weich, feucht, kühl gegen meine Stirn, sehr rot, sehr prall, sehr feucht und weich. Andere Augen, Sommerhimmel, blau mit Regen gegen Regen. Wörter aus Mund oder Münden. Wovor hast du heute Angst, mein Stern, mein Licht? Vorm Blut, den Blumen und alles, was mit Blue anfängt. Rotbraunes Rohr aus Holz zwischen diesem kleinen Finger und dem nebenan. Schönes Rohr. Hand wie Blase. Andere Lippen feucht. Medizin, Bett, angestrengt und dämmerschläfrig, mit kleinem weichen, archaischen, albern Lächeln. Die Angst verschwindet eine Zeit lang und du küsst mich. Gleichzeitig platzen alle diese Lippen in blutiger Reinheit und Licht. Nun bin ich wie die kleine Spinne mit sehr kleinen Beinen. Müsste sie auf ihren Beinen laufen, würde sie nur langsam vorwärts kommen. Darum spinnt sie einen Faden so lang, dass er sie hochhalten kann, lässt den Faden los und springt aus in freien Fall. Der Wind greift den Faden und trägt die Spinne los. So bin ich nun. Ich weiß nicht, wo ich landen werde. Ich weiß bloß, dass meine Beine klein sind und dass es schneller geht, wenn ich trampe. Deine Augen scheinen wie Pisse im starken Sonnenschein. So will ich auch scheinen können. Ich reibe meine Augen in meine Liebe zu dir und selbst entzünde. Beim Flughafen am blauen Himmel sieht man, wie die vielen Flugzeuge weiße Streifen am Himmel hinterlassen, als wären sie Krallen, die die Haut des Himmels in weiße und blutige Unordnung aufritzen. Schnittwunde folgt Schnittwunde und verschwinden dann wieder, als wäre es nichts gewesen und als wären sie nie dagewesen. Die Vögel lassen keine Spuren hinter sich, wenn sie am Himmel fliegen. Landen sie aber auf ruhigem Wasser und lassen sich auf die Oberfläche gleiten, ziehen sie eine Spur im Wasser, die wie eine klaffende Schnittwunde aussieht. Aber auch die Schnittwunden der Vögel im Wasser verschwinden schnell und das Wasser wird geheilt. Eines Tages wird der Himmel von draußen mit einer riesigen Kralle aufgeritzt werden und der Unterdruck vom großen Nichts wird die Flugzeuge ins Universum raussaugen. Von der Erde weg und von denen, die auf sie warten, zum Tode verurteilt und zur ewigen Vergessenheit. Und eines Tages werden sich die Wasser öffnen und alle Vögel werden vom warmen Mund der Erde verschlungen werden und sie werden nie wiederkommen. Yeah. Es gibt geheim gehaltene Gesellschaften von Toren und Verrückten, die sich treffen und Dinge diskutieren, die die Gelehrten niemals verstehen werden. Sie haben Orden mit größerer Macht als die ganzen Leiter der Welt. Sie haben unendliche Sinne und offene Augen. Aber die Scheiße, ich kacke auf den Staat, ich scheiße auf den Staat, aber die Scheiße. Gut. Nun bin ich wie das weinende Kind. Und niemals war die Welt irriger und ungerechter. Eisen gehörig absenken zu lassen, rosche ihn rein. Es geht ein Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Hast du gesehen, es regnet direkt in den Lastwagen rein durch das Dach? The speed of the motor is half its maximum, so on. The slide being worked mechanically from the control board. All communication between is by way of a governor Nomad. The optical mechanism alters the size of the main passageway and moves the car by means of a regulator valve, which is attached to a lever, controlled by a set of Nomads and a mounting. Three smooth. Mariechen saß auf einem Stein. Einem Stein. Mariechen saß auf. Schneide die Haut vom Ober- und Unterrüssel los, mach... Ich lebe nicht auf der Erde wie ihr. Ich lebe in einem Stern. Mein Stern ist klein und rothaarig. Er scheint krank und mau zu sein. Und er leuchtet nur schwach. Er schämt sich. Doch ich liebe ihn für sein Kleinsein. Und ich bin selber groß, blond und Riese. Ich schlage die großen Sterne zu Brei, denn ich weiß, dass mein Stern nach innen leuchtet. Riesig fühle ich mich stark, weil mein Stern nach innen leuchtet, auf mich, und leuchtet stark und stark und blendet mich, dass ich ohne Augen sehen kann. Hier ist es so hell, und ich werde so gewaltig geblendet, dass ich alles sehe. Ich sehe die großen Sterne nicht mehr und im dunklen Weltall sieht uns keiner. Den Stern, meinen und mich. und ich fühle riesig, dass alles mich eine Rose aus goldenem Duft angeht. Es ist mir einerlei. Ist mir wunderschön. Ihr auf der Erde könnt mich mal mit eurem Scheiß. Mir egal, was ihr da unten treibt. Doch in meiner Hoheit und in der des Sterns liebe ich euch. Und liebe euch, weil ihr wertvoll seid. Und ihr seid alle herzlich willkommen bei mir und meinem Stern. Hier ist es so hell. Interaction, pass, smell configuration, sequence, precision, light, matter, space, time, movement, rhythm, event, pass, precision, form, force, low, form, light, matter, sign, recording, prudence, vor der Stirn einen. Mein Körper rächt sich, weil ich ihn für nichts achte. Jetzt habe ich Fußpilz bekommen, verfickte Scheiße. Einschnitt, damit die Schwarte. Sie sitzen wartend. Es ist nicht auf mich, dass sie warten. Ich habe das Gefühl, als wäre ich der Traum von jemandem. Sie warten auch auf den Zug. Ich bin es nicht, der auch auf den Zug wartet. Der Vorhang im Zimmer flattert. Es ist nicht mein Zimmer und nicht mein Vorhang. Das Fenster ist zu. Der Vorhang flattert. Ich habe das Gefühl, ich werde geträumt. Ich denke, es kann ein gutes Leben werden. Hier. Vielleicht. Deine Lippen sind Inseln, die über mir schweben. Sie versammeln sich und zerstreuen und tanzen auf meinen Schultern. dein Lächeln ist Sonnenschein. Ich kaufe dir ein Eis, wenn du mich auf dem Kopf streichelst, ehe ich einschlafe. Ich bin in die Nacht verliebt und in den Mond, wenn er voll ist. Ich bin selber voll und voll riesigem Wahnsinn. Ich tue weh und es tut weh und das und ich tun mir weh. Aber es macht nichts. Ich bin trunken des Dunkels, denn es trinkt sich in mich hinein wie das Wasser des Flusses in das Haar Ophelias. Und wie es trinkt, und ich werde wie Güterwagen berauscht. Der moderne Mensch ist ein Satyr. Es leben die Perversen und die Verführer. Alle Macht den Geschlechtsorganen. Im brennenden Rausch verlasse ich die Party, schwer und schön wie glühendes Eisen. Ich gehe mit unsicheren Schritten in die Nacht hinaus. Ich suche welche, die ich kenne. Ich habe aber vergessen, wie sie heißen und genau wie sie aussehen. Ich stolpere dauernd und meine Hände bluten. Ich finde niemanden, denn es sind keine Menschen, die ich suche, sondern Geister. Sie heißen Jugend, Einfalt und Wildheit sehen aus genau wie Schönheit, Seligkeit und Glück. Jetzt weiß ich es wieder. Was an der modernen Welt so wehtut, dass sie so klein geworden ist, dass man das ganze Elend beobachten und überschauen kann. Ist aber doch noch so groß, dass man dagegen nichts machen kann. Gnadenloses Mitleid. Wir sind scheiße, du und ich. Du bist scheiße und ich bin scheiße. Wir sind scheiße. Nun bin ich wie der lebensmüde Knabe, der berauscht wie ein Adler voll Bier und Schnaps in die Nacht hinausgeht und seinen schweren, traurigen Leib ins Gras legt und sich einbildet, er wird da liegen bleiben, bis er davon stirbt. Er ist aber nur 14 Jahre alt und seine Geduld ist nicht so groß wie sein Weltschmerz. Er liegt nur eine halbe Stunde da und geht dann wieder zurück zur Party. Müder als je zuvor. Könnte der Tod doch nur seine Drohungen verwirklichen, denkt er. Thank you. Die Absonderung weicht. Jenseits der Gemütlichkeit. Ihr hörtet eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger-Streifzüge auf Radio Korax in Halle, bei Radio Lotte in Weimar, beim FSK in Hamburg oder bei Querfunk in Karlsruhe. Lukas Hohlfeld las Gedichte aus Und wahrlich sehnen sich nach mir die Straßen und Piratenpoesie. Der Autor bleibt an dieser Stelle ungenannt und ist herzlich gegrüßt. Informationen zur Sendereihe unter ärgernis.blogsport.de.